Weile an dieser Quelle, sieh, unser Frühstück ist zur Stelle. Rotwein und Pimpinelle und Bekassinchen zart und fein. Klang, was für Flaschen sollen aus diesem Korb dem überfallen. Wir in das Gras in Rollen und schmecke welch ein Duft so fein. Dein Mittagswein schäumt aus dem Krug so hell im Frühlingsschein. Weile an dieser Quelle, lausch auf des Waldhorns Ton im Freien. Des Waldhorns Ton im Freien. Seht, wie das Nymphlein eilet und wie ihr Füßlein nimmer weilet. Ei und Oliv zerteilet und schwitzt im eifrigen Pläsier. Seht, wie ihr Brüstlein hüpfet, wie sich ihr Rock beim Bücken lüpfet. Hei, wie sie dreist entschlüpfet, fasst man ans Knie und drüber ihr. Skoll, Puller, Skoll, lasst uns ein Schnäpslein trinken, gestrichen voll. Dazu ein Stücklein Schinken, das uns vortrefflich munden soll. Vortrefflich munden soll. Spielt, ihr Musikanten, lasst Lied um Lied wie Schaum aufbranden. Lachet der alten Tanten, die uns mit dürrem Finger dran. Schwirrt wie die nächtigen Falter um unser Licht, ihr trunkenen Psalter. Bald naht sich graues Alter, drum lasst uns heut der Liebe noch erfreuen. Viel Winde, Wind aus unbekannten Landen, viel Jahre Wind. Spielet, ihr Musikanten, lasst Lied um Lied wie Schaum auf Wind. Wie Schaum, wie Schaum auf Wind. Lass mich dir ohne Klagen zum Abschied einen Wunsch vortragen. Es gilt, leb wohl zu sagen, unter der Hörner Jubel laut. Ich fühl der Jahre Schwere, bin nicht so jung, wie ich gerne wäre. Charon auf seiner Fähre, sein Anblick ist mir wohl vertraut. Wie streng er schaut, komm, Mulla, nicht verzagen, wenn dir's auch graut. Mulla, sei ohne Klagen zum letzten Male meine Braut. Zum letzten Male.